Ellas Schwester Regina schläft allein im großen Schlafzimmer, weil ihr Mann auf einer seiner vielen Geschäftsreisen ist. Ella hat gewisse Vermutungen, was diese Reisen angeht, und Regina hat die wahrscheinlich auch. Aber das ist jetzt ohne Belang. Auf der Digitaluhr neben Reginas Bett steht 2.24 Uhr. Reggie, wach auf! Regina regt sich und öffnet die Augen. Ella trägt Jeans, Sneaker ohne Socken und ein T-Shirt mit dem Logo der University of Kansas. Darunter ist eindeutig kein BH, aber was ihre Schwester ganz aufweckt, sind die Waffe an Ellas Hüfte und der laminierte Ausweis, den sie sich gerade an einem Band um den Hals hängt. Was? Ich muss weg, jetzt sofort. Bevor Lori aufwacht, bin ich wieder da. Das hofft sie wenigstens. Es gibt ein Problem. Was denn für eins? Das kann ich nicht erklären, Reg. Ich hoffe, das Ganze löst sich in Luft auf. Doch das glaubt sie nicht, jetzt nicht mehr. Sie glaubt Danny Coughlin, alles. Sie kann nur hoffen, dass es nicht zu spät ist. Sobald ich mich darum gekümmert habe, rufe ich an. Regina stellt immer noch Fragen, als Ella aus dem Zimmer stürmt. Auf der Treppe nimmt sie zwei Stufen auf einmal. Dann schnappt sie sich aus dem Korb an der Tür ihre Schlüssel. Ihr Privatwagen steht in der Einfahrt. Und verdammt, Regina hat ihren direkt dahinter abgestellt. Sie setzt vor, bis der Abstandswarner aufheult und die Stoßstange an die Veranda knallt. Dann dreht sie das Lenkrad bis zum Anschlag und fährt rückwärts um Reginas Subaru herum, wobei sie dessen Stoßstange so heftig streift, dass der Wagen auf den Stoßdämpfern hin und her schaukelt. Während sie auf die Straße rollt, verfehlt sie den Briefkasten nur um wenige Zentimeter. Sie wirft einen Blick auf die Uhr am Armaturenbrett. Die zeigt 2.28 Uhr. Die Straßen sind leer. Ella ignoriert die Stoppschilder und bremst immer nur kurz ab, um festzustellen, ob sich von links oder rechts Scheinwerfer nähern. Sie nimmt die 7th Street, was sich als Fehler erweist. Dort finden Bauarbeiten statt, gekennzeichnet durch eine Reihe Leuchten vor einem Loch in der Straße, wo wahrscheinlich Rohre verlegt werden. Die Leuchten glühen orangefarben in der Nacht. Ella steuert ihren Wagen in eine Einfahrt, wendet und fährt, wegen der Verzögerung fluchend, zur 8th Street. Sie fummelt ihr Handy aus der Hosentasche und als sie an der Kreuzung mit der McKinley Street an eine rote Ampel kommt, befiehlt sie Siri bei der Polizei von Great Bend anzurufen. Als sich jemand meldet, erklärt sie, wer sie ist und sagt, im Regionalkrankenhaus werde es möglicherweise einen Mordanschlag geben. Der Täter sei auf dem Weg und man solle alle verfügbaren Beamten dorthin schicken. Die Einsatzbearbeiterin antwortet, es stehe niemand zur Verfügung. Jemand habe eine Bombendrohung an der Highschool gemeldet, es handle sich sogar um 3 Bomben und die wenigen Beamten der Nachtschicht seien damit beschäftigt, die zur Schule führenden Straßen abzusperren. Auch das Entschärfungskommando aus Wichita sei im Anmarsch. »Es gibt keine Bomben«, sagt Ella. »Der Kerl will alle Einsatzkräfte weglocken, bis ihm sein Vorhaben gelungen ist.« »Ma'am, Inspektor, woher wissen Sie das so genau?« Die Uhr am Armaturenbrett zeigt 2.39 Uhr. Ella kommt der Gedanke, dass die Unfähigkeit zu glauben der Fluch der Intelligenz ist. Ohne den Anruf zu beenden, wirft sie ihr Handy auf den Beifahrersitz und biegt in die McKinley ein. Sie tritt das Gaspedal durch, muss dann jedoch auf die Bremse steigen, weil irgendein Obdachloser seinen Einkaufswagen auf die Straße schiebt. Ella drückt mit 2 Händen auf die Hupe. Der Obdachlose zeigt ihr träge den Mittelfinger und lässt ihn wackeln, während er ungerührt seines Weges geht. Ella kurft schleudernd um ihn herum und tritt wieder aufs Gas. Zurück bleibt eine lange Gummispur.